mal Geschichte sein. Bitte die Jungs von der Wolle kann. Saufen wie die Schweine und das ohne Verstand. Du denkst, wir sind verrückt, das wird wohl so sein. Drum lass dich lieber nicht auf Ärger ein. Die Bruderschaft ist hart und gnadenlos. Wir saufen dein Bier, das ist dein Los. Sonntag, Wochenende, sag uns, was kann schöner sein? Sonntag, Wochenende, und wir schlagen alles kurz und klein. Bei den Bullen, ja, da sind wir bekannt. Feiern wir, kommen die Cops angerannt. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Niemand wird unser Stolz besiegen. Tattoos, Harley, Bier und Frau. Leg dich mit uns an und du wirst verhauen. Sprühe in der Luft, das Blut und das Bier. Das ist unser Leben, dafür sind wir hier. Lass uns Wochenende, sag uns, was kann schöner sein? Samstag, Wochenende, und wir schlagen alles kurz und klein. Samstag, Wochenende, sag uns, was kann schöner sein? Samstag, Wochenende, und wir schlagen alles.